Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. The planet Earth is in severe danger. And we are facing a global crisis. We must listen in this country and around the world to the scientists. And the Green New Deal that the Congresswoman and I are fighting for is the only program out there that does that. People will vote if there is something worth voting for. And a Green New Deal is exactly what that is. Wir müssen jetzt auf diese Zeit einen Green New Deal setzen. Green New Deal ist nicht nur ein großes Investitionsprogramm, sondern ein Wirtschaftsprogramm, das den Krieg der Ökonomie gegen die Natur beendet. Deswegen Green New Deal, und die Zeit läuft uns davon. Der US-Senator Bernie Sanders, die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen. Drei progressive Politiker und ein Schlagwort: Green New Deal. Aber nicht nur Grüne oder Sozialisten wollen einen Green New Deal. Auch das britische Wirtschaftsmagazin The Economist, so etwas wie das Zentralorgan des Kapitalismus, sehnt eine große ökologische Wende herbei. Das Magazin fordert im Februar 2019 nichts weniger als eine ökokapitalistische Revolution, bei der kein Stein auf dem anderen bleibt. Das muss aus Sicht des Economist getan werden. Alles ersetzen, was Kohle oder Gas verbrennt, um ein Haus zu heizen, einen Generator anzutreiben oder ein Rad zu drehen. Alle Stahlwerke neu bauen, alle Zementwerke umrüsten, das ganze Plastik recyceln oder ersetzen, die landwirtschaftlichen Betriebe auf allen Kontinenten umwandeln. Nur, wie kann das gelingen? Was muss dafür passieren? Und wer bezahlt das alles? Seit Oktober 2019 liegt ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch in Form eines 319 Seiten starken Buches. Geschrieben hat es Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin ist einer der einflussreichsten Ökonomen der USA. Der 75-Jährige ist als Visionär bekannt. Wobei, zu sagen, Rifkin sei ein Visionär, ist ungefähr so, als würde man sagen, Herr der Ringe sei ein Buch über eine Reise. Eine beachtliche Untertreibung also. Rifkins Thesen sind manchmal so steil wie eine Raketenabschussrampe. 1995 hat er das Ende der Industriearbeit vorhergesagt. Und 2014 gab er in seinem Buch »Die Null-Grenzkostengesellschaft« dem Kapitalismus nur noch ein paar Jahrzehnte. Rifkin ist aber weit mehr als eine Thesenschleuder. Er ist einer der wichtigsten und interessantesten zeitgenössischen Denker der USA und ein Einflüsterer der Mächtigen. Vermutlich wäre es einfacher, die Regierungen aufzuzählen, die er noch nicht beraten hat. Sein Buch trägt im Deutschen den etwas länglichen und komplizierten Titel »Der globale Green New Deal. Warum die fossil befeuerte Zivilisation um 2028 kollabiert« und ein kühner ökonomischer Plan das Leben auf der Erde retten kann. Für diesen Generator konnten wir mit Jeremy Rifkin sprechen und ihn fragen, wie genau soll der Green New Deal aussehen? Warum bleibt uns nur noch so wenig Zeit? Und was genau muss angepackt werden? Ein Vorschlag zur Rettung des Planeten. Jeremy Rifkins globaler Green New Deal. Sendung von Christian Schiffer. Januar 2020. Jeremy Rifkin ist zu Gast in München auf der Digitalkonferenz Digital Life Design, kurz DLD, die von Hubert Burda Media veranstaltet wird. Und er hat Zeit für ein Interview. Das findet im Hotel Bayerischer Hof statt, wo am Abend desselben Tages auf dem deutschen Filmball allerlei Promis Walzer tanzen werden. RTL baut gerade seine Kameras auf. Moritz Bleibtreu schlendert ein wenig desorientiert in Jogginghosen durch die Lobby. Uwe Ochsenknecht hängt wild gestikulierend an einem Festnetztelefon. Aber wir interessieren uns nicht für Glamour und Klatsch. Wir interessieren uns für die Frage, warum laut Jeremy Rifkin die fossil befeuerte Zivilisation um das Jahr 2028 kollabieren wird. Wir verlaufen uns in den Gängen des Fünf-Sterne-Hotels, finden dann aber doch das richtige Zimmer, in dem das Interview stattfinden soll. Ein Team des chinesischen Staatsfernsehens packt gerade zusammen. Jeremy Rifkin ist der netteste Mensch der Welt. Und ein Mensch mit einem erheblichen Mitteilungsbedürfnis. In 45 Minuten schaffen wir es ihm gerade einmal, 4 Fragen zu stellen. Rifkin redet, redet und redet. Aber alles, was er sagt, ist interessant und spannend. So jemanden will man gar nicht unterbrechen. Also, Mr. Rifkin, warum bleibt uns nur noch Zeit bis 2028? It could be a little earlier, 26, 27, it could be 29 and 2030. Naja, es könnte auch etwas früher passieren, 2026, 2027 oder etwas später, 2030. Meine Vorhersagen basieren auf internen Berichten und Studien, die in den letzten 18 Monaten veröffentlicht wurden. Es handelt sich um Studien aus dem Bankensektor, aus der Versicherungsbranche und allen wichtigen Wirtschaftszweigen: Strom, Versorgung, Mobilität, Verkehr, Telekommunikation. Die Daten sind öffentlich einsehbar und sie alle zeigen eines: Wir sitzen auf der größten Blase der Menschheitsgeschichte, einer Blase aus fossiler Energie. Klar, Prognosen sind schwierig, besonders natürlich, wenn sie die Zukunft betreffen. Thomas Watson, Chef von IBM, prognostizierte im Jahr 1943, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer geben werde. Der Zukunftsforscher Matthias Hawkes war sich 2001 sicher, dass sich das Internet sowieso nicht durchsetzen wird. Und der Autor dieses Generators prognostizierte 2014 in einem anderen Generator, dass Virtual Reality schon bald ein Massenphänomen sein wird. Auch Peak Oil, der Moment also, ab dem die jährliche Fördermenge sinkt und sinkt und sinkt, musste schon mehrmals nach hinten korrigiert werden, etwa weil neue Fördertechniken zum Einsatz kamen, beispielsweise Fracking. Aber Jeremy Rifkin hat starke Argumente. 2028 ist für ihn ein ökonomischer Point of No Return. Der Punkt, an dem es endgültig plopp macht. Der Punkt, an dem sich die Geschäftsmodelle der fossilen Ära nicht mehr lohnen. Der Punkt, an dem endgültig alle Investitionen in Erdöl und Kohle futsch sind. Milliarden Euro und Dollar gestrandeter Anlagewerte wären die Folge, mit massiven Konsequenzen für die Weltwirtschaft. Angetrieben wird diese Entwicklung von Regierungen, die alternative Energieformen fördern, aber auch von den Konsumenten, die bewusster einkaufen. Zudem werden die fossilen Energieträger in der Tendenz teurer, weil ihre Vorkommen schwinden. Here's what's going on now. The fossil fuel complex. Alles, was mit fossilen Brennstoffen zu tun hat, befindet sich gerade im Endstadium. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass fossile Brennstoffe ja nicht nur Fahrzeuge antreiben. Die ganze Zivilisation basiert auf fossilen Energieträgern. Eigentlich ist es ja so, dass wir dauernd Leichen aus anderen Erdzeitaltern an die Oberfläche holen. Leichen, die 350 Millionen Jahre alt sind und die zu Kohle und Gas geworden sind. Aus diesen Leichen machen wir dann Brennstoffe, Düngemittel, Pestizide, Baumaterialien, Lebensmittelzusatzstoffe und Konservierungsmittel, Verpackungen, synthetische Fasern, Strom, Transport, Wärme und Licht. Aber gerade passiert etwas. Im Jahr 2019 sind die Kosten für Solar- und Windkraftanlagen erstmals unter die für Erdgas gesunken. Es handelt sich nun um die billigsten Energieträger der Welt. Viel billiger auch als Atomkraft und erst recht als Kohle und Öl. Und hier reden wir nur von den Fixkosten. Jetzt müssen wir uns die Grenzkosten ansehen. Sobald Sie die Fixkosten bezahlt haben, sind die Grenzkosten bei Sonne und Wind nahezu nicht vorhanden. Sonne und Wind stellen uns keine Rechnung. Bei Kohle, Öl, Gas und Uran kosten dagegen Abbau und Veredelung eine Menge Geld. Wer heute einen Tesla kauft, der kann kostenfrei Strom tanken, zumindest bei manchen Modellen. Man kann also theoretisch von Hamburg nach Italien fahren und muss keinen Pfennig für Sprit ausgeben. So wirken sich geringe Grenzkosten dann in der Praxis aus. Was den Transport und die Logistik angeht, so kann es sein, dass auf langen Strecken bald keine menschlichen Fahrer mehr notwendig sein werden oder zumindest weniger Fahrer. Günstiger Sprit aus der Steckdose, führerloser Transport, all das führt dazu, dass im Transport die Grenzkosten sinken. Ganz ähnlich wie das Internet die Grenzkosten für die Informationsübermittlung auf nahezu null gesenkt hat. Die Umwälzung im Transportwesen ist aber nur eine von mehreren Revolutionen, die parallel ablaufen und die alle wiederum zu einer überwölbenden Revolution gehören. Jeremy Rifkin nennt sie eine Infrastrukturrevolution. Infrastrukturrevolutionen sind in der Geschichte von grundlegender Bedeutung. Es gab nur 7 oder 8 davon. Sie sind also sehr selten. Bei einer Infrastrukturrevolution verändert sich die Art zu kommunizieren. Es kommen neue Formen der Energiegewinnung hinzu und neue Formen der Mobilität. Viel mehr Menschen können sich am wirtschaftlichen und sozialen Leben beteiligen. Solche Infrastrukturrevolutionen verändern auch die Umgebung, in der wir leben. Und falls Ihnen das irgendwie bekannt vorkommt, dann haben Sie vermutlich gut in Biologie aufgepasst. Denn jeder Organismus muss kommunizieren. Jeder Organismus muss sich mit Energie versorgen. Jeder Organismus sollte einigermaßen mobil sein. Und jeder Organismus muss durchlässig sein, um innen und außen in Einklang zu bringen. Infrastrukturen sind soziale Organismen, die dasselbe tun. Und auch wenn das in keinem Lehrbuch steht, es ist die Infrastruktur, die die Geschichte verändert. It's the infrastructure, stupid. Neue Energiequellen, neue Mobilitätsformen und neue Kommunikationsmittel. Was die Energie angeht, verändert sich die Welt gerade rasant. 2017 sorgten Sonne und Wind gerade einmal für 6% der weltweiten Energie. Aber allein in den USA steigt der Anteil von Wind und Sonne als Energielieferanten jedes Jahr um ca. 1%. Das klingt nicht gerade nach viel, aber entscheidend ist nicht der Status quo, sondern das Wachstum. Denn Investoren wollen Geld verdienen und investieren in Sektoren, die wachsen und eben nicht in Sektoren, die stagnieren oder gar schrumpfen. Investments sind immer auch Wetten auf die Zukunft. Klar, natürlich gibt es immer noch genügend Investoren, die Geld in Öl und Kohle anlegen, etwa aus ökonomischer oder ökologischer Kurzsichtigkeit. Aber das könnte kippen, hofft zumindest Jeremy Rifkin. Und wenige Prozentpunkte machen dann den Unterschied. Nehmen wir zum Beispiel die Elektrizität. Als sie zu Beginn nur 3% des Energiemarktes ausmachte und überhaupt nur langsam begann, eine Konkurrenz für die herkömmliche Gasbeleuchtung zu werden, da hatte sie eigentlich schon gewonnen. Denn es ist letztlich egal, welche Technologie gerade den Markt dominiert. Es ist viel wichtiger, wie schnell sich eine neue Technologie ausbreitet. Sonne und Wind wachsen gerade exponentiell, gleichzeitig sinken die Kosten. Sobald sie einen Anteil von 14% erreichen, geht es dann ganz schnell und die Kohlenstoffblase platzt. Fossile Brennstoffe, aber auch Atomkraftwerke sind ein totes Kapital. Sie werden sich nie mehr amortisieren. Schöpferische Zerstörung, nannte der österreichische Ökonom Josef Schumpeter es, wenn wirtschaftliche Strukturen von innen heraus umgewälzt werden. Eng verwandt ist der in der Start-up-Szene so beliebte Begriff der Disruption. Telefon statt Schneckenpost, Automobil statt Kutsche, Streaming statt MP3. Neue Technologien betreten die Bühne und mit ihnen neue Plattformen. Die alten Werte müssen abgeschrieben werden im doppelten Sinne. Zum einen sind sie technologisch obsolet geworden, zum anderen wandern sie in der Bilanz von der Aktiv- auf die Passivseite. Jeremy Rifkin sagt, die Buchhalter werden eine Menge abschreiben müssen. All das Geld zum Erschließen von Ölvorkommen, die ganzen Milliarden für Ölplattformen, Lagerstätten, Raffinerien, Dieselfahrzeuge und Pipelines, das alles wird schnell sehr totes Kapital sein. Das Problem ist nur, was, wenn die Revolution nicht schnell genug kommt? Klar ist, wenn die fossile Blase platzt, muss die neue grüne Welt schon stehen. Das ist der Kern des globalen Green New Deal. Hier ist der Zündfunkgenerator auf Bayern 2. Heute mit einer Sendung zum neuen Buch des US-Ökonomen Jeremy Rifkin. Er fordert darin einen Green New Deal, um die Folgen, die der Zusammenbruch der jetzigen, auf fossilen Energieträgern beruhenden Wirtschaft aus seiner Sicht hervorrufen wird, abzufedern und en passant den Planeten zu retten. Jeremy Rifkin ist kein Neoliberaler, aber er ist schon jemand, der die Märkte gerne auf seiner Seite hat. Und er ist der festen Überzeugung, dass der Staat und die Gesellschaft die richtigen Anreize setzen müssen, um die Märkte in die richtige Richtung zu stupsen. Seine Idee ist deshalb eine ganz neue Infrastruktur, die dann gewaltige Umwälzungen nach sich zieht. We used to think that economic systems create infrastructures. Infrastruktur gibt den Rahmen vor. Jede Infrastruktur bringt einen bestimmten Typus von Unternehmen hervor, um sie zu managen, und eine bestimmte Art von Regierungsform, um sie zu kontrollieren. Nehmen wir zum Beispiel die erste industrielle Revolution in Großbritannien. Es gab zunächst eine neue Informationstechnologie, nämlich dampfgetriebene Druckmaschinen. Dann gewann mit der Dampfmaschine eine neue Energiequelle an Bedeutung, nämlich die Kohle. Das führte zu einer neuen Form des Transports, nämlich der Eisenbahn. Das wiederum veränderte die Umgebung und die Art, wie Städte gebaut wurden. Dicht besiedelte Industriestädte entstanden. Bald gab es nationale Märkte. Und um diese Märkte wiederum zu verwalten, benötigte man Nationalstaaten. Und um die Märkte zu finanzieren, benötigte man den Kapitalismus. Mit ihm entstanden die Aktiengesellschaften. Oder nehmen wir die zweite industrielle Revolution in den USA. Auch hier diktierte die Infrastruktur den Wandel. Die Informationstechnologie war das Telefon. Die neue Energieform war das Öl aus Texas und die neue Art der Mobilität der Verbrennungsmotor. Auch das hatte Einfluss auf die Städte. Neue Gebäudetypen entstanden und die großen Vororte. Aus nationalen Märkten wurden internationale Märkte. Die Globalisierung gewann an Fahrt und wieder kamen neue Organisationsformen hinzu, um diese Märkte zu verwalten und zu kontrollieren. Etwa der IWF, die OECD oder die Weltbank. Was diesen beiden industriellen Revolutionen gemeinsam ist, sie führten letztlich zur Zentralisierung, zu Top-Down-Strukturen. Und so haben wir heute 500 globale Unternehmen, die ein Drittel der weltweiten Produktion ausmachen. Und das, obwohl nur 65 Millionen Menschen für diese 500 globalen Unternehmen arbeiten. Längst ist von einer ganz neuen Form des Kapitalismus die Rede, vom Plattformkapitalismus. Uber, Airbnb, Google, Facebook, Amazon, Lieferando, all das sind Firmen, deren Geschäftsmodell in wesentlichen Teilen darin besteht, keine eigenen Produkte anzubieten, sondern eine Plattform. Airbnb besitzt keine Hotels, Facebook besitzt keine Medienhäuser, Lieferando besitzt keine Pizzalieferdienste. Treiber der Geschäftsmodelle im Plattformkapitalismus ist häufig der Netzwerkeffekt. Der besagt, dass der Nutzen eines Produktes ansteigt, je mehr es benutzen. Man kann das beste Telefon der Welt haben, aber wenn man der einzige Mensch auf der Welt ist, der ein Telefon besitzt, ist es so gut wie wertlos. Genauso ergibt es vor allem dann Sinn, auf Facebook zu sein, wenn da mehr Leute sind als nur man selbst. Plattformen gewinnen dann an Bedeutung, wenn sie wachsen. Umso überraschender, dass Rifkin den großen Tech-Konzernen keine allzu rosige Zukunft vorhersagt. Die Infrastruktur der dritten industriellen Revolution ist anders. Jedem Digital Native ist klar, dass die Welt von morgen dezentral sein wird und nicht zentralisiert. Sie wird offen sein und vernetzt. Und je größer das Netzwerk, umso besser ist das für alle. Die erste Generation von Unternehmen, die ganzen Googles, Facebooks und Amazons, das sind alles Oldschool-vertikale Unternehmen. In 20 oder 25 Jahren wird es die nicht mehr geben. Ich sage, in Zukunft werden auf der ganzen Welt Rechenzentren vor Ort entstehen, in Form von kleinen Unternehmen oder Genossenschaften. Alles wird sehr viel verteilter sein. Und aus der Globalisierung wird etwas werden, das ich Glocalization nenne. Glocalisierung also statt Globalisierung. Kleine Unternehmen vor Ort statt riesige Wirtschaftskolosse. Datencenter um die Ecke oder Daten direkt auf den vernetzten Geräten, anstatt Datensilos auf den Servern von Facebook, Google und Co. Die Energie der Zukunft kommt von Solarpanels auf unseren Dächern. Im Garten schnurrt ein Windrad, das nicht nur unser smartes Zuhause mit Strom versorgt, sondern auch die Gemeinde. In der Früh fahren wir nicht mit dem eigenen E-Auto zur Arbeit, sondern mit dem des Nachbarn, das völlig autonom über ein intelligent gesteuertes Verkehrssystem auf dem Weg noch ein paar Pendler aufsammelt. Die Gesellschaft von morgen, so wie Jeremy Rifkin sie sich ausmalt, diese Gesellschaft der Zukunft ist sparsam, effizient, dezentral und digital. Immer wenn wir etwas aus der Natur verwerten, kostet das Energie. Egal, ob wir etwas bewegen, versenden, irgendetwas daraus produzieren, es verbrauchen oder recyceln. Jagt ein Löwe beispielsweise eine Antilope, tötet und isst sie, gelangen etwa 10-20% der gesamten in dieser Antilope enthaltenen Energie in den Löwen. Der Rest geht verloren. Und das ist eigentlich überall so. Wenn wir unsere Energieeffizienz steigern, können wir die Erde schonen. Hier kommt es vor allem auf die Digitalisierung an. Ohne sie werden wir es nicht schaffen. Man könnte einiges einwenden gegen diese Behauptung. Etwa, dass etwas nur, weil es effizienter ist, es nicht zugleich unterm Strich sparsamer sein muss. Rebound-Effekt nennt man es, wenn das Einsparpotenzial durch eine Effizienzsteigerung nicht realisiert wird. Ein Beispiel. Es ist sehr viel effizienter, eine E-Mail zu schreiben als einen Brief. Also schreiben wir sehr viele E-Mails und verbringen am Ende in etwa genauso viel Zeit mit E-Mail-Schreiben wie früher mit dem Schreiben von Briefen. Ein Nullsummenspiel. Ähnlich kann das bei der Energie sein. Natürlich ist es effizienter, einen Film auf Netflix zu streamen, als mit dem Auto in die Stadt zu fahren, wo man sich eine aus Kunststoff gepresste und mit Aluminium beschichtete DVD kauft, die man erst einmal in die eigens dafür hergestellte Abspielstation stecken muss. Aber am Ende des Tages Netflixen wir heute so viel, dass der ökologische Fußabdruck größer ausfallen kann als früher. Schon heute verbraucht das Internet so viel Strom wie der internationale Flugverkehr. Und trotzdem ist etwas dran an dem, was Jeremy Rifkin sagt. Denn zum einen kann man das Ganze ja auch umgekehrt sehen und sagen, wow, der internationale Flugverkehr verbraucht genauso viel Strom wie das ganze Internet. Und zum anderen ist Stromverbrauch nicht gleich Stromverbrauch. Das Internet lässt sich sehr viel einfacher mit regenerativen Energien und damit CO2-neutral betreiben als der internationale Flugverkehr. Ähnliches gilt für ein intelligentes Verkehrssystem und E-Autos. Kurz gesagt, die Digitalisierung ist keine Garantie für eine energieschonendere Zukunft. Aber sie kann ein wesentlicher Baustein dafür werden. In diesem Zündfunkgenerator geht es um den globalen Green New Deal, um einen Vorschlag des US-Ökonomen Jeremy Rifkin, den dieser in seinem Buch ausgearbeitet hat. Rifkin selbst ist nicht der Erfinder des Schlagworts Green New Deal. Die Grünen verwenden ihn, ebenso progressive Politikerinnen wie Alexandria Ocasio-Cortez von den US-Demokraten, aber auch die EU-Kommission. In Green New Deal steckt nicht zufällig die Wortfolge New Deal. Auch die unter diesem Namen zwischen 1933 und 1938 vom US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt vorangetriebenen Sozialprogramme sollten ein schwerwiegendes Problem lösen, nämlich die unmittelbare Not nach der Wirtschaftskrise. Außerdem sollten sie zugleich die Wirtschaft neu beleben. Das Bankensystem wurde reformiert, Landwirte erhielten Beihilfen, es wurden Wohnungen gebaut, Gewerkschaften anerkannt, Kinderarbeit verboten und ein Mindestlohn beschlossen. Kritik gab es von links und von rechts. Kommunisten sahen im New Deal nicht mehr als eine wohlschmeckende Medizin, um den Kapitalismus am Leben zu erhalten. Und viele Rechte hielten Präsident Roosevelt für einen verkappten Kommunisten. Über Roosevelts damalige Politik wird auch heute noch gestritten. Klar aber ist, es war eine echte Kraftanstrengung. Und eine solche Kraftanstrengung ist auch heute nötig, um den Klimawandel abzuwenden. Aus Sicht von Jeremy Rifkin braucht es nichts weniger als eine neue industrielle Revolution. Now here's the reason I'm somewhat. Ich bin optimistisch. Die industrielle Revolution in den Vereinigten Staaten haben wir in gerade einmal 30 Jahren gestemmt, zwischen 1860 und 1890. Wir haben auf dem ganzen Kontinent ein Telegraphensystem errichtet. Wir haben eine ganze Infrastruktur an neuen Gebäuden auf die Beine gestellt. Dann haben wir öffentliche Universitäten errichtet, um die Menschen auszubilden für diese Revolution. Ebenfalls in nur 30 Jahren die nächste industrielle Revolution von 1908 bis 1933. In dieser Zeit haben wir die komplette Nation elektrifiziert. Wir haben überall Telefonleitungen verlegt. Wir haben Millionen von Autos gebaut. Wir haben ein ganzes Straßennetz aufgebaut, das auf der Infrastruktur der vorherigen industriellen Revolution aufsetzte und das auch heute noch da ist. Ja, in den letzten Jahrzehnten haben wir Wälder gerodet, um Autobahnen zu bauen. Wir haben uns durch Berge gegraben, um Tunnels zu bauen und sie abgetragen, um Erze und Kohle zu erhalten. In unseren Straßen parken erstarrte Blechlawinen in Form von Millionen von Autos. Wir haben Kraftwerke hochgezogen und riesige Plattformen im Meer gebaut, um mit größtem Aufwand Öl aus der Erdkruste zu saugen. Da müsste es doch möglich sein, mit vereinten Kräften ein halbwegs smartes Stromnetz hochzuziehen. Denn genau ein solches Stromnetz wäre der Dreh- und Angelpunkt der neuen Infrastruktur, sagt Jeremy Rifkin. Wir können die dritte industrielle Revolution in 20 Jahren stemmen, bis 2040. Und ich meine das so, wie ich es sage, 2040, nicht 2050. 10 Jahre für die grundlegende Infrastruktur, 10 weitere Jahre bis zur Reife. Wir müssen in der gesamten EU ein Hochspannungsnetz errichten. Das wird das Herzstück, die Wirbelsäule, das Rückgrat dieser gesamten dritten industriellen Revolution. In Deutschland bauen Sie ja gerade eine Trasse vom Norden in den Süden. Gut so. Schließen Sie alle Regionen an Hochspannungsleitungen an, am besten unterirdisch, am besten in ganz Europa. Das ist die Infrastruktur, auf die es ankommt, so wie auf die Autobahnen während der zweiten industriellen Revolution. Vielleicht sollte man sich den Vorschlag von Jeremy Rifkin in etwa so vorstellen wie eine simple Version eines Computeraufbauspiels à la SimCity oder Anno. Zunächst pflanzen wir ein smartes Stromsystem in die Gegend, das Energie dorthin verteilt, wo sie gerade gebraucht wird und überschüssige Energie speichert. Der ganze Rest ergibt sich dann von selbst. Während es im Computerspiel aber wir selbst sind, die mit sanften Mausbewegungen die Infrastruktur verlegen, denkt Rifkin bei der Errichtung eines solchen Stromnetzes an den Staat. Denn das Ganze kostet. Für die USA würde ein smartes Stromnetz mit $1,15 Billionen zu Buche schlagen. Klar, das zahlt man nicht aus der Portokasse, aber das ist auch nicht mehr Geld als die Militärausgaben der USA in 2 Jahren. Auch Reiche würde der Ökonom gerne zur Kasse bitten und außerdem bitte die Subventionen für Kohle und Gas streichen. The European Green Deal is a broad roadmap. We care also about biodiversity and forests, agriculture and food, green cities and for example the circular economy. We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, stellt am 19. Dezember 2019 die Pläne für den Green New Deal der EU vor. Europa soll als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral werden. 1 Billion Euro soll dafür bis 2030 ausgegeben werden. Von Unternehmensverbänden hagelte es Kritik. Jeremy Rifkin aber ist Fan. I've worked with the EU with the last 3 presidents, Romano Prodi, Manuel Barroso and the Juncker team. Ich habe mit den letzten 3 EU-Kommissionspräsidenten zusammengearbeitet, mit Romano Prodi, Manuel Barroso und Jean-Claude Juncker. Aber jetzt ist endlich genau die richtige Person an genau der richtigen Stelle. Von der Leyen hat mich in dem Moment überzeugt, als sie zu mir gesagt hat: Passen Sie mal auf, ich habe 7 Kinder und ich sage Ihnen, wir schaffen diesen Umbruch. Wir erleben gerade die 6. Welle des Artensterbens und das in Echtzeit. Wir richten gerade den Planeten zugrunde. Von der Leyen meint das ernst und nicht nur sie, auch das Parlament und die politischen Parteien meinen es ernst. Das Problem ist, dass wir uns mit vielen alten Interessen auseinandersetzen müssen. Interessen, die dazu führen, dass immer noch Gaskraftwerke gebaut werden und Pipelines, obwohl man ganz genau weiß, dass sich die niemals amortisieren werden. Das ist wirklich schrecklich. All die neuen Gaskraftwerke und ja sogar Kohlekraftwerke, die in den nächsten 5 Jahren ans Netz gehen, werden dafür sorgen, dass der Planet sich um mehr als die 1,5 Grad erhitzt, die der UN-Klimarat als Ziel ausgegeben hat. Wenn wir aber das 1,5 Grad-Ziel verfehlen, dann beginnt alles außer Kontrolle zu geraten. Dann gibt es kein Zurück mehr. Selbst wenn wir also eine neue Infrastruktur bauen, selbst wenn wir einen großen Teil der Wirtschaft wegbekommen von den fossilen Energieträgern, reißen wir die Klimaziele, wenn diese ganzen schmutzigen Kraftwerke in den nächsten 5 Jahren ans Netz gehen. Deswegen brauchen wir einen Stopp. Genau wie wir in den 80er Jahren den Atomwaffensperrvertrag geschlossen haben. We need a freeze, just like we had a nuclear freeze and a non-proliferation treaty in the 80s. Als die Sprache auf die alte Welt kommt, auf jene alte Welt aus Kohle, Erdöl und Erdgas und all diejenigen aus der alten Welt, die ein Interesse daran haben, dass weiterhin tote Biomasse verbrannt wird, um damit Strom zu erzeugen und Autos anzutreiben, in diesem Moment wird Jeremy Rifkin das erste Mal während unseres Gesprächs nachdenklich. Und sein zupackender Optimismus verschwindet für einige Augenblicke. Es wird noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein, um seinen kühnen Plan umzusetzen. Und überzeugen muss er dafür nicht nur Wirtschaft und Politik, sondern zuallererst auch andere Ökonomen. Diejenigen zum Beispiel, die am Fetisch der schwarzen Null festhalten wollen. Diejenigen, die so gerne ein Loblied auf die schwäbische Hausfrau singen, die nie mehr ausgibt, als sie in der Haushaltskasse hat. Diejenigen, die finden, dass die jährliche Neuverschuldung eines Mitgliedstaates in Europa auf keinen Fall mehr als 3% betragen darf. Und zwar auch dann, wenn unser aller Zukunft davon abhängen könnte. Auch und gerade dann, wenn man eben jetzt Geld ausgeben muss, um in Zukunft weniger Geld ausgeben zu müssen, etwa um die Schäden zu beseitigen, die der Klimawandel angerichtet hat. Now one of the big problems we're facing is the Stability Pact. Der Europäische Stabilitätspakt ist ein großes Problem. Die Europäische Kommission hat mal Bürgermeister in ganz Europa gefragt, warum sie nicht mehr Geld ausgeben, um die öffentliche Infrastruktur zu erhalten und auszubauen. Und die meinten, der Hauptgrund sei der Europäische Stabilitätspakt, der es verbiete, das Budget um mehr als 3% zu überziehen. Ich finde, darüber sollten wir unbedingt reden. Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat das Thema auch schon angesprochen. Ich selbst habe mich mit Finanzministern aus mehreren wichtigen Ländern Europas getroffen. Wir sollten hier eine einmalige Ausnahme schaffen. Nur zur Finanzierung von umweltfreundlicher Infrastruktur. Für nichts anderes. Und nur für 20 Jahre, um diese Infrastruktur zum Laufen zu bringen. Ob Jeremy Rifkin ökonomische Dogmen aufbrechen kann, die vor allem von deutschen Politikern und Notenbankern so hartnäckig verteidigt werden, das ist bestenfalls ungewiss. Aber es gibt 3 andere Entwicklungen, die den Amerikaner hoffnungsfroh stimmen. Erstens neue Geschäftsmodelle, zweitens Fridays for Future und drittens die Arbeiterklasse. Bayern 2 mit dem Zündfunkgenerator. Heute geht es um das neue Buch des US-Ökonomen Jeremy Rifkin. Es trägt den Titel Der globale Green New Deal – Warum die fossil befeuerte Zivilisation um 2028 kollabiert und ein kühner ökonomischer Plan das Leben auf der Erde retten kann. Ein langer und mühsamer Titel ist das, aber einer, der vielleicht ganz gut widerspiegelt, um was es hier geht. Die Rettung des Planeten wird eben auch mühsam sein. Um das Zeitalter der fossilen Energiegewinnung hinter uns zu lassen, muss eine Menge passieren. Es muss eine neue Infrastruktur geschaffen werden, die auf einem intelligenten Stromsystem basiert, das dezentral und effizient arbeitet. Neue Mobilitätskonzepte müssen her, am besten solche, bei denen Autos nicht 94% ihrer Zeit nutzlos herumstehen wie heute. Mobilitätskonzepte, die mit sehr viel weniger Autos auskommen. Und es muss verhindert werden, dass die fossile Wirtschaftsblase, auf der wir alle sitzen, die Weltwirtschaft in den Abgrund reißt, was wiederum zu neuen Konflikten führen wird. In Jeremy Rifkins Denken gibt es dabei wenig Platz für große, zentralistische Unternehmenskolosse. Das heißt aber umgekehrt nicht, dass es keine großen Unternehmen mehr geben wird. Nur werden diese sehr viel dezentraler strukturiert sein als heute. Sie werden sich wandeln müssen. Das gilt auch und besonders für die Energieunternehmen. Ihr wart toll, als es darum ging, zentral und mit Hilfe von fossilen Brennstoffen und Atomkraftwerken Energie zu gewinnen. Aber die Sonne scheint überall, der Wind weht überall. Wie soll man diese Energie überall gleichzeitig mit Hilfe eines zentralen Systems aufsammeln? Das geht doch nicht. Das ist viel zu kleinteilig. Energie aus Sonne und Wind wird auf der ganzen Welt produziert werden. In jedem Viertel, auf jedem Hausdach, überall. Die fragen mich dann, wie sollen wir Geld verdienen, wenn wir keinen Strom erzeugen? Wie sollen wir Geld verdienen, wenn wir weniger verkaufen? Wie soll das gehen? Und ich sage ihnen dann immer, werden Sie Partner von Tausenden von kleinen Unternehmen. Helfen Sie ihnen dabei, den Energiefluss zu steuern, um damit Wertschöpfungsketten, Logistik, die Produktion anzutreiben. Greifen Sie anderen Unternehmen mit Analysen unter die Arme, mit Algorithmen und Daten, sodass Unternehmen ihre Gesamteffizienz Schritt für Schritt steigern und zugleich ihre Fix- und Grenzkosten sowie ihren CO2-Ausstoß reduzieren können. Und diesen Effizienzgewinn, den lassen Sie sich dann bezahlen. Ein CEO, mit dem ich das alles besprochen hatte, hat sich dann leider nicht daran gehalten. Stattdessen hat er weiterhin fossile Energieträger auf den Markt geworfen, die niemand mehr haben möchte. Aber alle vier großen Autohersteller in Deutschland schwenken auf dieses Modell um. Gerade erst war ich mit Angela Merkel in Frankreich. Da waren 900 CEOs. Alle orientieren sich in Richtung dieses Modells. Es gibt neue Geschäftsmodelle. Statt Dinge zu verkaufen, wird der Zugang zu einem Dienst verkauft. Hier schließt sich der Kreis zu einem anderen Buch von Jeremy Rifkin, nämlich Excess, das Verschwinden des Eigentums, warum wir weniger besitzen und mehr ausgeben werden. Das verblüffend prophetische Buch erschien bereits im Jahr 2000, also lange bevor es Netflix oder Spotify in der heutigen Form gab. Auch lange bevor Firmen wie Adobe oder Microsoft sich zu Unternehmen wandelten, die keine Software verkaufen, sondern den Zugang zu bestimmten Diensten. Lange bevor Apple sich daran machte, nicht nur Handys zu verkaufen, sondern ein Ökosystem mit Musikstreaming und Serienangebot. Auch Tesla sieht sich selbst nicht als Autohersteller, sondern als Mobilitätsdienstleister mit Carsharing-App und einem Netz von Ladestationen. Die ehemaligen Konkurrenten Daimler und BMW haben längst erkannt, dass sie zusammen stärker sind und bieten gemeinsam Mobilitätsdienste an. Wie schon gesagt, im Plattformkapitalismus zählen Netzwerkeffekt und Offenheit, auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Aus E.ON und RWE könnten irgendwann Energiedienstleister werden. Die Stadtwerke München bündeln längst verschiedene Digitaldienstleistungen, um die regionale Wirtschaft zu stärken und speichern die Daten in stadtwerkeeigenen Rechenzentren. Es sind aber nicht nur neue Geschäftsmodelle, die Jeremy Rifkin optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Es sind auch Briefe wie dieser. Als im vergangenen September Millionen Menschen auf die Straße gingen, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu fordern, betonten viele von ihnen die erheblichen Auswirkungen der Erderwärmung auf das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand. Ein Risiko, über das sich die Märkte bislang nur langsam im Klaren werden. Das Bewusstsein ändert sich jedoch rasant. Und ich glaube, wir stehen vor einer grundlegenden Wende. Die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit von Kohle sinkt. Und mit Blick auf die Energiewende glauben wir nicht daran, dass sich weitere Investitionen langfristig ökonomisch begründen lassen. Geschrieben haben diese Zeilen nicht etwa Greta Thunberg oder Anton Hofreiter. Der Brief stammt von Larry Fink, dem Chef von BlackRock. Das ist der größte unabhängige Vermögensverwalter der Welt. BlackRock verwaltet aktuell über 6 Billionen Euro an Vermögen. Larry Fink hat den Brief im Januar 2020 veröffentlicht und er liest sich wie eine Bestätigung dessen, was Jeremy Rifkin prophezeit. Dazu muss man wissen, BlackRock besitzt Anteile an Kohle-, Öl- und Gaskonzernen im Umfang von rund 87 Milliarden Dollar. Niemand hat in der Vergangenheit mehr Geld in Kohle investiert. In Dutzenden Minen steckt BlackRock Geld. Und jetzt das. Ausgerechnet BlackRock will deinvestieren, Geld abziehen und nicht mehr Unternehmen finanzieren, die mehr als 25% ihres Umsatzes mit dem Schürfen oder dem Verbrennen von Kohle produzieren. Die Finanzindustrie beginnt also langsam zu kapieren, dass Kohle und Erdöl keine Rendite mehr bringen werden. Und nicht nur die. Hilfe kommt aus Sicht von Jeremy Rifkin auch von einer ganz anderen Seite, von den einfachen Arbeitern und Angestellten. Why? Let me step back. Warum? Lassen Sie es mich erklären. Karl Marx hat sich das nicht vorstellen können und rotiert vermutlich gerade in seinem Grab. Aber die Kapitalisten dieser Welt sind Millionen und Abermillionen von Arbeitern. Stichwort Rentenfonds. Die sind 41 Billionen Dollar schwer. Es handelt sich um den größten Kapitalpool der Welt. Darin enthalten sind Teile der Löhne von Arbeitern und Angestellten, die für ihren Ruhestand angelegt werden. Die großen Rentenfonds ziehen sich aus der fossilen Wirtschaft zurück, weil sie mit ansehen mussten, was in den USA passiert ist, als die Kohleindustrie bankrott ging. Die Kohleindustrie ging pleite, weil Erdgas billiger war. Als nächstes geht die Erdgasindustrie pleite, weil Solar und Wind billiger werden. Damals haben viele Arbeiter ihre Altersvorsorge verloren. Die großen Städte haben ihre Anlagen deswegen bereits umgeschichtet. Letztes Jahr hat das New York angekündigt und auch London. Dutzende Großstädte auf der ganzen Welt denken um, weil sie Angst haben um die Altersbezüge ihrer Angestellten. Und jetzt beginnen auch Pensionsfonds, Versicherungsfonds, private Stiftungen und staatliche Fonds ihr Geld abzuziehen. Das, was Rifkin beschreibt, ist schon in vollem Gange. Es gibt gerade so etwas wie ein finanzkapitalistisches Momentum für die große ökologische Wende. Irland hat angekündigt, bis 2023 alle Pensionsgelder des öffentlichen Dienstes aus dem fossilen Sektor abzuziehen. Norwegen hat mit seinem Staatsfonds Ähnliches vor. Pensionsfonds sind die Vorreiter. Private Fonds wie BlackRock folgen. Es gibt aber auch ein gesellschaftspolitisches Momentum. Jeremy Rifkin selbst ist als junger Mann auf die Straße gegangen, gegen den Vietnamkrieg, für den Frieden. Die jungen Leute von Fridays for Future erinnern ihn an ihn selbst. Aber es gibt einen Unterschied, sagt er. We're never going back to where we were. This is the end of the Holocene. Es gibt kein Zurück mehr. Das hier ist das Ende des Holozäns. Gerade beginnt ein neuer Abschnitt der Erdgeschichte. Wir hatten 10.000 Jahre lang ein gutes Klima, das uns die landwirtschaftliche Revolution und die industrielle Revolution ermöglicht hat. Die Frage ist nun, schaffen wir es zu überleben? Ich bin vorsichtig optimistisch, und zwar aus zwei Gründen. Das sind zum einen die Klimastreiks von jungen Menschen. Die Generation Z hat in 140 Ländern in ihren Klassenzimmern alle stehen und liegen gelassen und ist demonstrieren gegangen. Ihre älteren Geschwister, die Millennials, haben ebenfalls alle stehen und liegen gelassen, haben ihre Büros verlassen und sind ebenfalls demonstrieren gegangen. Millionen junger Menschen fordern, den Klimanotstand auszurufen und einen globalen Green New Deal. Und der zweite Punkt ist mir schlagartig bewusst geworden, als ich mich vor einiger Zeit in Italien mit Aktivisten von Extinction Rebellion getroffen habe. Klar, Proteste gab es schon immer. Proteste aus ideologischen Gründen, aus Gründen der Identität, aus religiösen Gefühlen heraus und natürlich um soziale Missstände anzuprangern. Aber das hier ist anders. Es ist nämlich das erste Mal, dass Millionen junger Menschen als Spezies auf die Straße gehen. Diese jungen Leute überwinden gerade Grenzen, die uns sonst trennen. Sie sagen, wir sind vom Aussterben bedroht. Und sie begreifen, dass sie Teil einer evolutionären Familie sind und dass sie selbst gefährdet sind, wenn andere Arten in Gefahr geraten. Das ist wichtig. Das erste Mal überhaupt empfinden sich zwei Generationen als Teil der Biosphäre, nicht nur der Geosphäre. Ja, und bevor wir unsere Handys auspacken können, um den genauen Unterschied zwischen Biosphäre und Geosphäre bei Wikipedia nachschlagen zu können, klingelt das Telefon. Kurze Zeit später wissen wir, dass Biosphäre den Raum des Planeten bezeichnet, in dem Leben vorkommt, und dass Geosphäre, nun ja, dass es zu diesem Begriff 10 verschiedene Definitionen gibt. Zunächst ist jetzt aber ohnehin erstmal die Hotellobby am Telefon, denn vor der Tür wartet schon der nächste Gesprächspartner für Jeremy Rifkin, kein Journalist, sondern ein Vertreter von Daimler-Benz. Aber auch so ist klar geworden, was Rifkin meint. Fridays for Future, Extinction Rebellion, das sind Protestbewegungen eines neuen Typs. Globale Protestbewegungen, für die der globale Green New Deal ein positives Narrativ sein könnte. Die zweite industrielle Revolution hatte so ein Narrativ. Autobahnen, Freiheit, Individualität, Freude am Fahren. Das große Narrativ des Green New Deals ist hingegen Dezentralität, Vernetzung, Effizienz und die Freude am Teilen. Natürlich gibt es Kritik an den Ideen von Jeremy Rifkin. Die Globalisierungskritikerin Naomi Klein hat fast zur gleichen Zeit ein Buch herausgebracht. Warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann, heißt es. Und es ist die radikalere, lesbarere, aber auch weit pessimistischere Alternative zu Jeremy Rifkins Wälzer. Manch einer glaubt, dass nicht neue Technologien und eine neue Infrastruktur die Wende bringen werden, sondern nur Verzicht und eine radikale Schrumpfkur des globalen Wirtschaftssystems. Und natürlich gibt es auch diejenigen, die glauben, dass zunächst der Kapitalismus abgeschafft werden muss, um danach den Planeten zu retten. Jeremy Rifkin hingegen glaubt an ein grünes Wachstum. Daran, dass wir prosperieren können, ohne den Planeten zu ruinieren. Beispiele, dass das klappen kann, gibt es. In Schweden wächst die Wirtschaft, trotzdem bläst das skandinavische Land von Jahr zu Jahr weniger CO2-Emissionen in die Atmosphäre. Was hierbei nicht vergessen werden sollte: Wachstum ist wichtig für eine Gesellschaft. Unsere Kinder werden es mal besser haben. Dieses Versprechen der ersten und zweiten industriellen Revolution wird mittlerweile nicht mehr eingelöst. Und viele Experten sehen darin auch einen Grund für das Erstarken des Rechtspopulismus. Das ist das Attraktive am Vorschlag von Jeremy Rifkin. Ja, es ist eine Kraftanstrengung, aber eine, die machbar ist, im jetzigen System mit Hilfe einer kapitalistischen Revolution, angetrieben, gelenkt und erzwungen, aber von Staaten und jungen Menschen auf der Straße. Es ist ein Vorschlag, der vertraut auf die Kreativität und Willensstärke der menschlichen Spezies. Jetzt müssen nur noch alle mit anpacken. Ein Vorschlag zur Rettung des Planeten. Jeremy Rifkins globaler Green New Deal. Sendung von Christian Schiffer. Es sprachen Andreas Neumann und der Autor. Ton und Technik Christiane Schmidbauer. Produktion und Musikauswahl Alexandra Distler. Redaktion Thomas Kretschmer. Jeremy Rifkins Buch Der globale Green New Deal ist im Campus Verlag erschienen. Als E-Book kostet es 22,99 Euro, gedruckt und gebunden 26,95 Euro. We have to somehow work through some non-metabolized experiences, right? We need to liberate ourselves from something that has gripped us.